Das Vorbereitungskomitee der KP Deutschlands für Feierlichkeiten zum Tag des Leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, wurde am 23. Januar gebildet. Das Komitee beschloss, den Zeitraum vom 23. Januar bis zum 16. Februar als Festzeit festzusetzen und in dieser Zeit vielfältige politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der großen Verdienste von Genossen Kim Jong-il wie Seminar, Festmeeting und Gesprächsrunde zu organisieren. Und das rumänische Nationale Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag des Leuchtenden Sterns wurde kürzlich in der Sozialistischen Partei Rumäniens gebildet.